Und deswegen machst du Okay. jetzt dauernd an und aus? Weil das Laufwerk immer noch falsch war. Jetzt habe ich es geändert. Verdammt. Also wird jetzt in mehreren Stücken. Ich gucke mal, ob ich sie dann zusammengehackt kriege. Ja, für alle nochmal, die das erst ab jetzt hören, es tut mir leid, ich hatte die Aufzeichnung nicht gestartet. Wir waren bisher bei Abnahme des letzten Protokolls, Berichte und offene Punkte und kommen jetzt zum nächsten Punkt, Formales und Anträge. Der Rest alles nachzulesen im Pad, beziehungsweise hoffentlich aus der alten Aufzeichnung noch wiederherstellbar. Und ich sehe, wir haben weder Umlaufbeschlüsse gehabt, noch haben wir offene. Wir hatten auch keine SMV-Beschlüsse und wir haben auch keinen Antrag, Marcel. Also ich habe jetzt nochmal im OTS geguckt und bei Mails, also ich habe keinen. Wenn ihr nichts gefunden habt, dann haben wir keinen Antrag. Okay, cool. Oder seltsam. Hatten wir, glaube ich, noch nie. Keiner von euch, der einen Antrag stellen will? Restvorstand? Ich glaube, wir dürfen noch ohne den Antrag weitermachen. Der Robert wollte noch. Du kannst das gerne mal reinkippen. Ja, gut, also dann fange ich mal an. Wie gesagt, ich war ja letzte Woche in Plauen bei dem Plenum von Vogtland gegen Rechts und da ist ja am 1. Mai diese große Nazi-Demo in Plauen und die veranstalten, also machen dann eine Gegendemo und die Finanzierung ist da halt noch so ein bisschen in der Schwebe. Ich hatte Anro mal gefragt, was er davon hält, eventuell aus dem Budget vom Regionalverband Westsachsen das Ganze vielleicht ein bisschen mit zu unterstützen, zu maximal 200. Was, wie sieht Andro das? Ja, das können wir schon machen. Also wäre das doch fast ein Antrag wert, oder? Jo, dann tippe ich mal schnell. Marcel, bist du gerade in der Lage zuzuhören und dir eine Aufgabe zu merken? Ich schreib's dir auch nochmal rein. Ja, leg los. Du bist der Admin auf dieser Dresden-Liste. Du musst da unbedingt mal gucken. Da hat jemand irgendeine Piraten-Sachsen-Adresse eingetragen, die es nie gibt. Deswegen kriegen wir diese ganze Dresden-Liste immer ins OTRS. Bin schon dran. Gut, das nervt nämlich wie Hölle. Ja, und Bautzen spült uns auch irgendwas via Twitter rein. Sehr lustig ist, dass ich das Passwort für den Twitter-Account nie zugeschickt kriege, auch wenn ich das anfordere, aber dafür die Werbung. So, ich bin übrigens fertig. Marcel, ich und Anu haben schon dafür gestimmt. Jo, ich lese trotzdem nochmal schnell vor. Unterstützung Vogtland gegen Rechts, Antragsteller Robert und Andreas. Wir beantragen die Veranstaltung des Bündnis Vogtland gegen Rechts am 1.5.2016, aus dem Budget des VKV Vogtland mit 200 Euro zu unterstützen. Die Finanzierung der Veranstaltung ist noch nicht gesichert und wir könnten so etwas dazu beitragen. Ich werde am 1. Mai auch vor Ort sein. Anruf, müssen wir da als Werbepartner irgendwie genannt werden? Wie ist das? Ansonsten bin ich da auch dafür. Naja, das wäre schon schön, wenn wir da als Unterstützer genannt werden würden, ne? Dann bräuchte ich halt nur noch irgendwie jemanden, der mal sagt, wohin das Geld gehen soll. Genau. Und bitte noch einen Mitantragsteller. Wie noch einen Mitantragsteller? Mich oder? Das ist egal, laut Satzung müssen es 3 sein. Gut, ich habe mich schon reinkopiert. Marcel wollte, glaube ich, gerade auch. Nö, ich, aber okay. Dafür. Gut, dann 5-mal dafür, können wir dagegen keine Enthaltung. Damit Ergebnis angenommen, umsetzungsverantwortlich. Anru, und ich nehme an, oh Robert, weil du ja schon mit den Leuten in Kontakt warst, oder? Ja, ich werde ihnen dann sagen, hier halt 200 Euro gegen Rechnung und werde ihnen Anrufs Mailadresse geben, damit sie die Formalitäten klären können. Genau. Sehr schön. Coole Sache. Ansonsten keine weiteren Anträge, damit direkt weiter zu offene Baustellen, Internes und der Kalenderkontrolle. Und auch hier nach wie vor und immer sehr unbeliebt alle 2 Wochen die zu Recht stattfindenden Gegendemos. No Pegida, no Legida, no Cegida. Außerdem, 18 Uhr morgen, Bürgersprechstunde in Chemnitz morgen und auch, heute, und auch LAVO-Sitzung. Am Mittwoch wieder Gaming-Stammtisch, offenes Neustadt-Piratentreffen im Blondes und am Donnerstag Piratenstammtisch KV Chemnitz. Rest hier nachzulesen. Marcel, fährst du zur Hanfmesse oder zum Global Marihuana Marsch? Was meinst du jetzt? Also Hanfmesse in Berlin, das Ding halt, die Mary Jane, da fahre ich hin, ja. Sehr cool. Und Global Marihuana Marsch halt, also Hanfparade ist ja auch noch zu 13.8. Ja, habe ich halt natürlich auch vor, dahin zu fahren, logischerweise. Beim GMM, also ich habe also in Dresden den GMM im Plauen, wollte sich ja dann der Markt drum kümmern. Jo, der GMM in Dresden fehlt hier noch. Ach so, sorry, der ist auch am 7. Also das heißt, kann ich auch gleich sozusagen sagen, ich werde dann zur Marina höchstwahrscheinlich halt dann nicht anwesend sein. Vielleicht mal kurz zwischendurch, um Hallo zu sagen, aber ich glaube, viel mehr Zeit wird dann eventuell nicht sein. Mal gucken, ich weiß gar nicht, wann es losgeht, ich muss hier mal gucken halt. Gut, den hatte ich ja nämlich noch vermisst. Sehr schön. Ja, und irgendwann im Sommer BPT 16.2. Schon was bekannt über Bewerbung, Andreas? Naja, laut Twitter und so weiter, gibt es da einen Kaff bei in der Nähe von Braunschweig, Entschuldigung für den Ausdruck Kaff, und irgendwo eventuell was in MacPom. Gut, also mehr am Norden. Naja, es klingt ja erstmal gar nicht schlimm. Gut, kommen wir zu den offenen Baustellen und beginnen hier mit den Berichten aus den Kreisen. Alles leer. Ich kann euch aus Meißen sagen, dass wir angefangen haben, die Geschäftsstelle einzuräumen und da nie weitergekommen sind, weil dann die Zeit weg war und die Eröffnung jetzt in den Mai verschoben haben. Ansonsten befindet sich Bautzen meiner Ansicht nach in Auflösung. Und jemand irgendwelche Nachrichten aus irgendeinem Kreisverband? Okay, ich möchte mal zu Bautzen nach Frau Marcel oder so. Habt ihr irgendwas gehört, dass da jemand gegen die Ordnungsmaßnahme vorgeht? Nein. Ich weiß, dass Philipp die gut heißt. Ja, es geht nur darum, dann kann ich so langsam mal die Schreiben aufsetzen, damit ich das Geld von dem Konto runterkriege und mir das Konto dazu machen kann. Ich habe die Schreiben, das ist jetzt wieder mein Fehler, ich habe die Schreiben für Bautzen und die Schreiben für Leipzig-Umland schon fertig. Ich habe sie nur noch nicht abgeschickt. Sie liegen hier schon bei mir. Welche Schreiben? Die Schreiben zur Urabstimmung, weil wir müssen ja noch eine Urabstimmung durchführen an Rom. Na, bei Bautzen nicht. Bautzen ist bei OM, das ist weg. Das können wir tun. Sorry, meine Schuld. Ja, ja, hast recht. Okay, stimmt. Hast recht. Also es hat sich keiner beschwert, mach dich den Laden. Gut, dann fange ich da mal an. Alles klar. Okay, Robert, weißt du was zu Mittelsachsen? Naja, erstmal zum Erzgebirge. Da ist am 28.05. eine Konferenz der Linksjugend Erzgebirge zu den rassistischen Mobilisierungen im Erzgebirge, wo ich eingeladen bin und hinfahre. Halte ich auch leider dieses Jahr den CSD Dresden nicht mitnehmen kann. Ja, und dann Mittelsachsen, die treffen sich heute, glaube ich, wieder zum Stammtisch. Okay, naja, sind ja wenigstens mal ein paar Infos. Ansonsten bleibt der Rest halt erstmal soweit leer. Wir werden spätestens zur Marina hoffentlich ein bisschen mehr aus den Verbänden hören. Gut, kommen wir zum Sonstigen und beginnen hier mit dem Wahlkampf in Berlin. Ich habe euch heute noch mal eine Mail weitergeleitet, die über die Vorstandssitze kam, die ich aber noch nie gelesen habe. Klar, suchen halt Helfer zum Plakatieren, das kann ich mir gut vorstellen. Hat mal jemand das bei uns nochmal intern auf der Liste rumgeschickt, dass das so ist? Nee, ich glaube nicht. Gut, könnte man ja nochmal machen. Ich weiß nicht, was heute in der Mail drin stand, die ich vorhin nochmal rumgeleitet habe. War auf jeden Fall auch was zum Wahlkampf und zur Unterstützung. Also, ja, macht halt Sinn, da in irgendeiner Art und Weise für uns zu unterstützen, weil wir uns dann das Unterschriftensammeln sparen würden, wenn Berlin wieder neben den vielen anderen Vorteilen dort im Parlament landen würde. Aber ich sehe bei mir selbst da relativ schwach Kapazitäten und ja, fall damit halt aber als Fahrer aus und kann deswegen auch relativ schlecht die Werbetrommel rühren. Ich würde die gerne unterstützen. Du kannst ja mal den Hut aufsetzen und mal zusammensuchen, wie man vielleicht dort am besten was machen könnte, ohne dass man halt ja sich sinnlosen Aufwand aussetzt. Also ich fahre durch Berlin relativ oft durch, dadurch, dass ich aus Dänemark komme und wieder zurückfahre, aber mehr ist da irgendwie zurzeit auch nie wirklich für mich drin. Also da es uns ja auch helfen würde, wenn sie wieder in Parlament kommen, da wir ja dann keine Unterschriften sammeln müssten, fände ich auch eine finanzielle Unterstützung nie ganz sachfremd oder nie ganz falsch, aber Andro hat da bestimmt was dagegen, glaube ich. Und ja, ansonsten habe ich einfach zu wenig einen Überblick, für was die hier wirklich was brauchen. Also vielleicht, Robert, kannst du ja dir vielleicht mal bis zur nächsten Sitzung ein bisschen besser eine Übersicht darüber verschaffen, wenn wir da wirklich irgendwie unterstützen wollen, außer dass halt vielleicht eine Person hinfährt, wo das wirklich Sinn machen würde. Oder werde ich irgendjemanden von denen nochmal anschreiben? Naja, das ist morgen ist ja wieder PolGF-Mammel. Vielleicht gehst du da einfach mal hin. Das ist wenn du Zeit hast, ich weiß es nie, ab 20 Uhr. Und da ist immer einer der ersten Punkte Wahlkampf Berlin. Oh, hier Mammel, einfach im Raum politische Geschäftsführer. Da ist dann auch verlinkt, in welchem Pad die sich da unterhalten. Das ist dann innerhalb der ersten 20 Minuten auf jeden Fall abgefrühstückt, der Wahlkampf Berlin. Ich kann es mir immer nur nachträglich durchlesen. Gucke ich morgen mal rein, während ich die Öffnungszeit in der CGS mache. Gut, sehr schön. Danke dafür. So, ansonsten Ausschreibung LMV 2016.1. Stand, Marcel? Unverändert, 0 Bewerbungen. Aber dazu gibst du diese LMV, gibst den gleich weiter unten nochmal kurz ein. Ach ja, Aufstellungsversammlung für die Bundestagswahl sind ja jetzt möglich, stimmt ja. Seit März. Gut, aber kommen wir erstmal zum Fraktionstreffen in Bielefeld. Wurde irgendjemand von euch eingeladen? Es kam halt mal so eine Mail rum, weil ja im Prinzip dieses 1V und PolGF-Treffen ausgefallen ist, eben weil die Fraktion von am 23. April das Wochenende halt eingeladen hat zu so einem Fraktionstreffen. Aber eingeladen sind halt im Prinzip halt nur eine Person pro LV, also eins der 1V oder halt Also mal ganz ehrlich, mein letzter Stand ist eine Mail vom Samstag von Paki, in der drin steht, es wären angeblich alle eingeladen worden, scheinbar wir nie. Und falls ich nicht eingeladen wurde, soll ich mich nochmal melden. Ich habe mich daraufhin umgehend bei ihm nochmal gemeldet. Und er wollte das der Person weiterleiten, die uns dann einladen kann. Also glaube ich, wir sind nicht eingeladen. Doch, ODRS sind zwei E-Mails drin. Ja. Schon mehr als 6 Tage her, oder? 13 Tage, 10 Stunden. Und in der Einladung steht halt auch drin, halt eine Person pro LV. Ah, sehr schön, die kann ich noch nie. Gut, wer fährt hin? Na du. Ich bin da arbeiten, ja, Helden. Naja, dann 2V oder PolGF? Robert? Ich glaube eher weniger. Nie so viel auf den Schlag. Gut, also Rangreihenfolge, dann Marc, dann Jens, dann Marcel, dann Anro. Nein. Oh, wir sollten nur bis 8. April Bescheid geben. Nein, heute ist der 18., ist auch eine 8 drin. Gut. Ja, aber gut. Also, außerdem steht da, das ist in Bielefeld und das gibt's doch gar nicht. Sehr guter Einwurf. Also ich leite es Marc, aber ich weiter und Jens, wenn keiner von euch will. Moritz, du? Nope. Gut, okay. Also wird wahrscheinlich niemand hinfahren. Mal gucken, ob Marc kann. Gut, dann haben wir Finanzen, Andro. Was hast du dort reingepastet? Was ist das? Bevor Andro jetzt erzählt, würde ich gerne nochmal mit einwerfen. Ich habe vorhin eine Mail bekommen, dass ein nächstes Themenbeauftragten- und PolGF Real-Life-Treffen geplant ist. Da ging dann jetzt so eine Umfrage rum, wann und wo. Die wird Marc dann sicherlich auch gekriegt haben, nehme ich an. So, wenn ihr das alle aufhabt, da unten ein hübscher Reiter, der nennt sich 2017 soll. Oder noch besser, machen wir erstmal den 2017 soll. So, nach momentanem Stand hatte ich dieses Jahr gerechnet, dass wir ungefähr 17.000 Euro Parteienfinanzierung bekommen. 9.000 vom Land und die restlichen 8 vom Bund. Es könnte ein bisschen mehr werden, es könnten 3.000 mehr werden. Wäre schön, da ist schon ein bisschen Worst Case reingerechnet, also der Worst Case heißt, NRW bekommt noch ein bisschen mehr Geld zusammen durch die Buchungen, die noch offen sind, Berlin fliegt aus der AGH raus und bekommt noch 1,8%, weil zurzeit sind sie zwischen nicht mehr messbar und 3, je nach Umfrageinstitut. Ja, die Mitgliedsbeiträge sind letztes Jahr und so weiter, unsere Einnahmen sind letztes Jahr zu dem Jahr 2014 im Vergleich um knappe 20% nach unten gegangen nochmal. Wenn Berlin wirklich nicht funktioniert und die einige Landtagswahlen nächstes Jahr, dann denke ich mal, dass viele Mitglieder, wenn es unbedingt nötig ist, in den jeweiligen Landesverbänden auch nicht mehr so aktiv sind und zahlen, da kann das nochmal schlechter werden. Es kann auch schon dieses Jahr noch schlechter werden. Also habe ich mal ein bisschen konservativer gerechnet mit den Einnahmen für 17. Die Parteienfinanzierung Land bleibt bei 9.000 erstmal. Mit dem Bund gehe ich erstmal bloß auf 7.000. Und Mitgliedsbeiträge, wir haben jetzt zwar schon ziemlich viel Stimmberechtigte, nämlich 140 im Moment. Das sind aber immer noch 70 weniger als letztes Jahr im Dezember. Und wenn du nicht mehr so die Liste anguckst, wer da bezahlt hat und wer nicht, einige kenne ich da noch, die sind auch noch aktiv. Da denke ich mal, ist die Zahl noch im Laufe des Jahres. Bei anderen, die habe ich noch nie gesehen und gehört. Da kann es durchaus sein, dass die dieses Jahr nicht mehr zahlen. Und dementsprechend auch nächstes Jahr nicht. Und deswegen habe ich die noch ein bisschen runtergesetzt. Macht mal summa summarum 17.800 Euro für nächstes Jahr. Dann seht ihr unten drunter mal so ein paar Ausgaben, und zwar wenig Ausgaben. Das Einzige, was halt noch nicht so ganz feststeht, ist die letzte Zahl da unten, diese 1.300. Das kann mehr werden, das kann weniger werden. Das kommt wirklich drauf an, wie die Einnahmen noch dieses Jahr weiter verlaufen. Das kann ich aber erst zu einer Landesmitgliederversammlung im November sagen. Macht aber Ausgaben von 18.400 Euro. Und wenn wir uns da mal den Reiter 17 detailliert angucken, werdet ihr sehen, dass da noch nicht viel drinsteht. Jo, zum Beispiel keine Geschäftsstelle und keine SMV. Genau, also in der Geschäftsstelle steht halt nur ein bisschen Büromaterial, ein bisschen Porto, Internet und so weiter. Also das heißt, die Domains, die wir noch laufen haben, SIP geht und so weiter, der DSB steht noch drin und das war's. Und es steht auch keine SMV drin, es ist auch noch nicht ein Mille Euro für irgendwas Politisches ausgegeben worden. Und wir haben schon wieder mehr ausgegeben, als wir eigentlich einnehmen. Wenn man noch dazu rechnet, dass man den Kreisverbänden irgendwie mal ein paar 1.000 Euro noch geben wollen. Das sind jetzt im Moment 7.800. Über die Zahlen müssten wir dann mal auf einer Marina reden, beziehungsweise dann auch per Satzungsänderungsantrag auf der LMV im November. Ändert auch nichts an der Tatsache, dass wir dann schon wieder ins Minus gehen müssten und irgendwann geht's halt nicht mehr. Entweder wir lassen uns dann dieses von den Mitgliedern auf der LMV beschicken, dass wir nochmal ein Jahr ins Minus gehen, was sich dann aber fortsetzen würde. Ja, oder wir spenden irgendwo die Kosten ein und das wäre dann die Landesgeschäftsstelle, das heißt inklusive Änderung des Sitzes des LVs und die SMV, die wir bezahlen. Wobei wir ja ihr ja auf der Klausur gehört habt, dass es einfach ist, die bei FlexiGuide liegen zu lassen, tatenschutzrechtlich, als das Ding selber irgendwo laufen zu lassen. Und wo wir noch Geld herkriegen sollen, ist mir gerade im Moment etwas wirklich schleierhaft. Vor allen Dingen, da auch das Sachsen nicht gerade besonders wohlhabend ist, die meisten Leute bei uns. Müssen wir uns wirklich mal, deswegen auch die Marina, einen ganz groben Kopf machen. Wir sind zwar im Vergleich immer noch mit, wenn ich das so sehe, bei den Einnahmen oder bei den Spenden und so, ziemlich weit vorne im Bundesvergleich der ganzen LVs. Aber das meiste, was wir halt haben, sind Aufwandsverzichtspenden oder Sachspenden in den letzten Jahren, aber kein halt physisches Geld sozusagen. Und das fehlt uns halt. Weil ja diese ganzen Aufwandsverzichtspenden, die bringen ja im Endeffekt kein Geld rein, die sparen ja nur Geld und generieren Parteienfinanzierung, was uns aber auch nicht so sehr zugute kommt, wenn der Rest abkackt. Wie es halt permanent ist. Berlin hat zum Beispiel, wie gesagt, im Vergleich von 2014 zu 2015 zwei Drittel ihrer Eigeneinnahmen verloren. Jo, heftige Nummer. Wenn wir halt so weitermachen, dann ist definitiv in 2019 irgendwann Schluss in dem Laden. Tja, und ein schönes Thema für die nächste Mitgliederversammlung. Genau, also Sie dürften, wir müssen es auf der Marina schon mal thematisieren, es dürften ruhig ein paar Leute etwas spenden. Ein paar Mitglieder, außer ihrem Mitgliedsbeitrag. Tja, langfristig werden wir ohne irgendwelche Einnahmen halt nie auskommen. Ne? Das ist schon richtig, nur Aufwandspenden machen halt das Kraut nicht fett. Und im Endeffekt geht es allen kleineren Landesverbänden so, noch mehr betteln würde es Berlin wirklich, wenn sie ein ziemlich schlechtes Ergebnis einfahren, weil alleine schon von der Verteilung her sie dann ganz beschissen dran wären. Aber es trifft die kleinen Landesverbände, die flächenmäßig klein, es trifft die Mitglieder schwachen Landesverbände, die momentane Verteilung. Und vor Ende nächsten Jahres oder vor der Wahl in NRW sehe ich auch keine Mehrheit da auf einem Bundesparteitag da dran, was zu schrauben, weil es im Moment immer noch allen doch recht gut geht. No, anyone else? Any ideas? Und deswegen wäre es auch gut, wenn wirklich jemand zu diesem Klausurtreffen und diesem BIKO-Verein gehen könnte, weil da soll es wohl irgendwelche Möglichkeiten geben. Gut, das würde der Partei nicht helfen, aber den Zielen eher helfen, weil man mit halt so einem Verein wie dem BIKO, den die dann halt in NRW jetzt erstmal optisch von der Piratenpartei abgespalten haben, du an Fördertöpfe von den Landesverbänden, also von den Landtagen rankämst. Jo, Prinzip klar. Umsatzfinanzierung und Verkauf haben sie uns ja weggenommen. Also bräuchte es aber wirklich jemanden, der sich adäquat ausführlich mit sowas beschäftigt. Und mal schauen, ob es jemanden dafür gibt. Ansonsten, ja, danke erstmal für die Aufarbeitung und wird sowohl auf der Marina als sicherlich auch auf der LMV ein ganz wichtiges Thema werden. Was sollen wir sonst machen? Und dann mal schauen. So, dann danke erstmal Arno dafür und wir haben als letzten Punkt AV-Bundestagswahl. Seit März können wir Kandidaten aufstellen. Marcel, das war deine Idee, oder? Nee, das war meine Idee. Ja, genau, Arno, wir hatten halt kurz auf dem Verwaltungstreffen drüber geredet und die Sache ist halt auch die, das hat der Arno halt irgendwie doch ein bisschen halt recht, wenn wir jetzt aus Berlin rausfliegen, und im Moment sieht es ja so aus, dass wir in Berlin rausfliegen, dann können dann halt auch gleich unsere unsere Spitzenkandidaten der Bundestagswahl schön Unterschriften sammeln gehen. nee, aber das ist vielleicht ganz günstig, dass man vielleicht auch die Überlegung, ist es auf jeden Fall mal wert, drüber zu reden. Müssten dann halt nur gucken, dass dann vielleicht halt, ich weiß nicht, ob man dann halt an den ganzen an der Einladung halt irgendwie was ändern muss oder ob es dabei bleibt. Und wir müssen dann halt als LV oder als Landesvorstand halt bei den Einladungen halt ein bisschen mehr beachten. Wir müssen sie dann wirklich halt nochmal per Brief rausschicken und den ganzen Quatsch. Jo, also ich bin da grundsätzlich dafür, weil umso eher, umso besser, umso ja länger kann man sammeln. Ich weiß nicht, ob man wirklich sammeln kann. Ich glaube, da gibt es im Gesetz so eine blöde Regel, ab wann man das erst darf. Nämlich ab Einreichung der Liste. Also ganz so ein großer Vorteil ist das am Ende nie, aber... habt ihr das im Gesetz mal nachgeguckt? Naja, ob wir sammeln müssen, hängt ja auch noch davon ab, wie das Ergebnis in Berlin ist. Aber naja, die Frist, ab wann man frühestens sammeln kann, ist ja irgendwo definiert. Warte, ich guck nach. Okay, also wir könnten aufstellen frühestens 29 Monate. Frühestens 32 Monate vor der nächsten Bundestagswahl. Also das wäre jetzt schon. Jo, also wir können seit März aufstellen, das weiß ich, weil die können nämlich die Wahlkreise nicht mehr ändern. Das war irgendwie ein Problem letztens im Bundestag, das hätten die nämlich gerne gemacht. Wir bräuchten 2000 Unterschriften, wenn wir sie machen müssten. Es sei denn, wir haben eine Fraktion, die noch mit 5 Abgeordneten irgendwo in einem Landtag sitzt. Korrekt. Und sammeln darfst du, wenn du die Liste erstellt hast. Also bevor die Liste steht, darfst du keine Unterstützerunterschriften sammeln. Ja, aber da gibt es trotzdem eine Frist. Das geht trotzdem nie ewig in die Zukunft. Also es geht nie sofort. Moment. Ja gut, können wir halt auch nochmal raussuchen. Müssen ja die Sitzung jetzt nie unnötig in die Länge ziehen. Genau, das Problem halt an der Sache ist, ich sehe halt nicht, dass wir auf diesem Mitgliederversammlung dieses Jahr so viel zu tun haben, dass ich das Programm nicht, dass ich das irgendwann im Februar immer gemacht. Was auch nicht ganz gut ist. Außerdem könnte es sein, dass man aus den Spitzenkandidaten da vielleicht noch einen Bundesspitzenkandidaten ficht. Sollte man auch schon mal dann eine Liste fertig haben. Das hauptsächliche Problem ist, die letzte Landtagswahl oder die letzte Fraktion, die wir drin sitzen haben, ist NRW. Und ihre Wahl ist am 14. Mai. Und definitiv die Liste einreichen, inklusive aller Unterstützerunterschriften, müssten wir am 10. Juli. Das heißt, wenn wir darauf warten, ob NRW reinkommt mit mindestens 5 oder nicht, hättest du da knapp 2 Monate, um 2000 Unterschriften zu sammeln. Da sich das in allen Landesverbänden, die jetzt Wahl hatten, ziemlich gezogen hat, halte ich das nicht für schaffbar in diesen 2 Monaten. Also sollten wir eher anfangen. Um eher anzufangen, brauchten wir die Liste schon fertig. Und deshalb wäre es halt gut, wenn wir die im November wählen. Da ist A, die Berlin-Wahl durch, da ist auch die Bufo-Wahl durch und dann hast du auch auf der Liste Leute, die dann auch wirklich wollen und die uns dann nicht hinterher abspringen, wenn sich da noch irgendwas verschlechtert. Jo, stimme ich dir bei allem zu. Also umso eher, umso besser, ist schon klar. Ich suche dann mal noch nach der Sitzung, nach diesem Passus, weil ab wann man sammeln kann, hat irgendwie eine Bewandtnis. Es gibt irgendwie eine früheste Einreichungsmöglichkeit beim Wahlleiter und da ab da kann man halt das sammeln, weil du kriegst von dem dann erst dieses, wir dürfen loslegen. Aber das suche ich dann gleich nochmal raus, schicke ich euch dann nochmal durch. Aber wo das hier, gut, LMV haben wir ja bisher noch keine Bewerbung. Was hat man für Termine festgelegt? Ende des Jahres, ne? Ja gut, das ist schon eigentlich ist das schon so der Passus, in dem man das dann nur machen sollte, Bundestagskandidaten aufstellen, weil im September ist dann die Wahl und gebe ich dir vollkommen recht. Also ich kann mich wieder erinnern, Unterschriften sammeln darf man ab dem Zeitpunkt, auf dem die Wahl offiziell angekündigt ist. Und ich habe gerade mal gegoogelt, also ich habe jetzt das Gesetz nie genau vorliegen, aber bei der letzten Bundestagswahl haben sie es so 7, 8 Monate vorher angekündigt. Also ja, also das wäre schon gut, wenn man das im November aufstellt, dann ist man zu dem Zeitpunkt, ab dem man Unterschriften sammeln kann, oder sammelbereit. Gut, irgendeine andere Meinung dazu? Sollten wir das nie mit der LMV zusammen machen? Lieber eine eigene Aufstellungsversammlung? Halten wir mal so fest, dass das als sinnvolle Option erachtet wird, das zu machen. Jo. Und wenn wir dabei sind, ich hätte dann ja wieder so einen kombinierten Parteitag, weil überlegt euch mal bitte, ob wir diese Wahlordnung, die wir da drin haben für diese Listenkandidaten mit Plus, Minus und Schlag mich tot Punkten, nicht einfach verändern und sagen, es gibt nur Ja, Enthaltung und Nein. Weil es ist, entweder will ich einen Menschen auf dieser Liste haben, dann kann ich da mit Ja ankreuzen. Da muss ich ihnen nicht noch eine Gewichtung geben. Das machen dann die Ja-Stimmen sowieso die Platzauswahl, beziehungsweise die Nein-Stimmen. Aber dieses Ja, naja, Ja mit einem Punkt oder Ja mit 6 Punkten halte ich genauso für blöd wie Nein mit einem Punkt oder Nein mit 6 Punkten. Die Berliner übertreiben das ja ganz, ganz kolossal. Das kostet uns im Endeffekt bloß einen Haufen Zeit und ändert aber auch nichts. Du kannst dich frei fühlen, Satzungsänderungseinträge einzureichen, Andreas. Und du wirst in mir einen Widersacher finden auf dieser LMV, weil ich bin schon durchaus dafür, dieses so beizubehalten. Einfach ja, nein, das geht vielleicht für Vorstandswahlen, finde ich aber persönlich für eine Liste dann doch halt zu ungeeignet und dieses System Zahlen einzusetzen, ergibt mir denn dann doch schon aus den, gerade bei Listen halt, da kann ich dann durchaus sagen, okay, denjenigen möchte ich ganz vorne haben, denjenigen aber mehr in der Mitte und so verteile ich dann halt meine Punkte. Das kann ich halt mit einfach Ja, Nein, Enthaltung eben nicht. Und da würde ich dann zum Beispiel eher dahin tendieren, bei vielen Leuten eher Nein zu stimmen, weil ich halt nicht möchte, dass diese Leute ganz vorne landen, aber durchaus halt vielleicht etwas hinten in der Liste. Von daher, ich kann es mit der Zeit bei dir durchaus verstehen. Ich finde dieses Argument total spitze. Ich halte aber dennoch halt eine einfache Ja-Nein-Enthaltung für eine Aufstellungsversammlung, dennoch zum Bundestagswahl für ziemlich ungeeignet, um dann halt wirklich den Willen der Basis für diese Liste und dann auch die Reihenfolge der Liste, die ja auch durchaus sehr entscheidend ist, dann halt wieder zu spiegeln. Ja, das ist das eine. Und dann, ich hätte es ja dann sowieso noch anders, weil momentan ist es ja so, du musst den Platz ja annehmen, auf den du gewählt worden bist. Du hast keine Möglichkeit, keine andere. Nimmst du diese Wahl nicht an, fliegst du von der kompletten Liste runter, was doof ist. Also sollten wir eventuell sagen, wir wählen wie jetzt zum Beispiel Bundestag, da sind die ersten, der erste sowieso drin, wenn wir reinkommen, und der zweite je nach Wahlergebnis. Das heißt, dass du die ersten zwei Plätze sowieso in einem Extra-Wahlgang machst. Und dann reicht dort ja, nein, weil du kannst wirklich sagen, ich möchte diesen Menschen dort haben oder ich möchte den Menschen nicht auf Platz 1 haben. Oh, und dann den Rest der Liste, das kannst du genauso bei den Landtagswahlen dann machen, dann entweder on block, dass du sagst, bei Landtagswahl wären 7, das heißt dann 3 bis 7 in der Extrawahl und dann den Rest. Wenn du nur Ja-Nein machst, bist du viel schneller durch und du hast es dann im Endeffekt auch so gesplittet. Also die reinkommen sollten hast du dann auf jeden Fall gewählt, ohne dass du große Punkte vergeben musst, weil du dann wirklich sagen kannst, den will ich dort haben auf der Position, also unter den ersten 7, die dann in den Landtag sitzen, oder den will ich nicht haben. Also ich bin ja dafür, dass wir das für die anderen Parteien machen und der Vorstand das einfach festlegt. Ja, das finde ich auch gut. Aber Forschung legt die Liste fest und die LMV muss erzählen. Nee, auf jeden Fall, ich habe mir das gerade ein bisschen mitgeschrieben. Ich mach mal ein paar Notizen und mach mal einen Grobentwurf fertig in den nächsten 1-2 Wochen und dann können wir uns beide ja nochmal drüber setzen und da mal schauen, was wir hinkriegen. Jo, können wir gerne machen. Gut, haben wir das so soweit erstmal festgehalten? Also wir halten das für sinnvoll, diese beiden Veranstaltungen gemeinsam abzuhalten. In einer gemeinsamen Veranstaltung können wir das nächste Mal im großen Raum nochmal drüber entscheiden, das so zu machen. Und wir halten das ebenfalls für sinnvoll, eventuell Satzungsalternativen anzubieten. Gut, sehr schön. War der letzte Punkt. Damit ist es 21.48 Uhr. Wenn niemand mal was hat, wäre der öffentliche Teil damit beendet. Und es scheint niemand mehr was zu haben. Damit schönen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein, fürs Mitmachen. Einen wunderschönen Abend euch allen noch und bis demnächst. Ciao. Ciao.